Good morning, good morning, good morning, guys. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Leute. We have done an entire week of devotionals in 1 Corinthians chapter 12. How amazing. Wir haben schon eine ganze Woche mit Andachten über 1. Korinther 12 gemacht. Wie wunderbar. It's going really good. Es läuft wirklich gut. At least from my point of view. Zumindest aus meiner Sicht. Now he continues to talk about the varieties of spiritual gifts in verse 8. Jetzt geht es in Vers 8 mit den Arten der Geistesgaben weiter. First he talks about the difference, the variety, and now he's going more into details. Zuerst sprach Paulus von der Vielfalt und geht nun mehr ins Detail. He said, for example, the Spirit gives to one the gift of the word of wisdom. Er sagt, zum Beispiel gibt der Geist dem einen die Gabe des Wortes der Weisheit. You know, there's been so much talk about what these different gifts are and exactly how they work. Weißt du, es wurde so viel darüber geredet, wie diese Gaben sind und wie sie genau funktionieren. You know, I don't think anybody can be dogmatic about that. Ich glaube, keiner darf rechthaberisch damit sein. And I tell you why. Und ich sage dir warum. Because Paul simply describes the gift. He mentions the gift. Weil Paulus die Gaben einfach nur nennt. He doesn't give a clear description of exactly how they function. Er gibt keine eindeutige Erklärung, wie sie genau funktionieren. So I don't think we can do that either. Ich denke also, wir sollten das auch nicht tun. Now, here is what we can do. Was wir tun können ist, we can say, these are the 9 gifts. Zu sagen, das sind die 9 Gaben. And I think this is how this gift operates. Und ich denke, dass diese Gabe so und so wirkt. So that's what I do. So mache ich es. The 9 gifts are here, so they are undebatable because they are written in the Bible. Die 9 Gaben sind hier aufgeführt, also sind sie nicht diskutierbar, denn sie stehen in der Bibel. How they operate? Wie sie funktionieren? I can say this is my experience, this is my understanding. Darüber kann ich nur meine Erfahrung und mein Verständnis weitergeben. So that's what I'm going to do. Und das werde ich hier tun. I believe that the first of the gifts that's mentioned, which is the word of wisdom. Ich glaube, die erste Gabe, die erwähnt wird, das Wort der Weisheit, it works like this. Funktioniert so. Wisdom is knowledge rightly applied. Weisheit ist die richtige Anwendung von Wissen. You know, obviously this is not a natural wisdom that you have attained. Offensichtlich ist es keine natürliche Weisheit, die du erhalten hast. This is not a wisdom that you have because you've been serving Jesus for 40 years. Es ist keine Weisheit, die du hast, weil du Jesus seit 40 Jahren dienst. This we know clearly because Paul says it is a gift of the Holy Spirit. Das ist ganz klar, denn Paulus sagt, dass es eine Gabe des Heiligen Geistes ist. So in a certain moment, also in einem bestimmten Moment, the Holy Spirit gives you an incredible application for the things that somebody already knows. Gibt der Heilige Geist dir eine großartige Anwendung für das, was jemand bereits weiß. And I've seen that gift flow many times. Ich habe schon oft gesehen, wie diese Gabe wirkt. You know, you sit with a brother. Du sitzt mit einem Bruder zusammen. You pray together, you talk about different situations. Ihr betet zusammen und redet über verschiedene Situationen. And you're trying to find out how to move ahead in a certain area. Und ihr versucht herauszufinden, wie ihr in einem bestimmten Bereich weitermachen sollt. Suddenly the Holy Spirit reveals to you exactly how to do with what you already know. Plötzlich offenbart dir der Heilige Geist, was du mit dem, was du bereits weißt, machen sollst. And you say to your brother, und du sagst zu deinem Bruder, I just had this thing come to me by the Holy Spirit. Ich hatte gerade diesen Gedankenblitz vom Heiligen Geist. This and this and this is how we need to do it. So und so und so müssen wir es machen. And everybody knows like, wow, that's incredible what the Holy Spirit just revealed. Und jeder weiß, dass diese Offenbarung, die der Geist gerade gegeben hat, fantastisch ist. Do you know, I remember this gift was functioning, was flowing through me many years ago. Ich erinnere mich, wie diese Gabe vor vielen Jahren durch mich floss. In a certain situation. In einer bestimmten Situation. We went to plant a church, to preach the gospel and start a church in another part of Austria. Wir fuhren in einen anderen Teil Österreichs, um dort das Evangelium zu predigen und Gemeinde zu gründen. And everything was already planned. Und alles war schon geplant. The date when we started to do a big evangelistic outreach. Der Tag, an dem wir einen großen Evangelisationseinsatz machen wollten. You know, the hall that we would rent to do that. Die Halle, in der wir das machen wollten. And all the different details. Und all die verschiedenen Details. So we had all the knowledge. Wir hatten also all das Wissen. And we had everything planned. Und wir hatten alles geplant. And suddenly the Holy Spirit used the word of wisdom through me. me. Und plötzlich benutzte der Heilige Geist ein Wort der Weisheit durch mich. And he showed me that in one of these whole areas of this organizing this big event. Er zeigte mir, dass wir in einem Bereich der Organisation für diese große Veranstaltung we had to do a thing differently. Etwas anders machen sollten. Do you know, in the end, this saved us so many problems. Weißt du, am Ende hat uns das so viele Probleme erspart. Think how many times people have a lot of knowledge, but they don't know how to apply it. Überleg mal, wie oft die Leute viel Wissen haben, aber keine Ahnung, es anzuwenden. How beautiful if the Holy Spirit reveals this incredible word of wisdom through somebody. Wie schön ist es dann, wenn der Heilige Geist dieses herrliche Wort der Weisheit durch jemanden offenbart. And that's the gift that we need. Das ist die Gabe, die wir brauchen. And then Paul goes to the next gift. Dann geht Paulus zur nächsten Gabe. To another, the same Spirit gives the gifts of the word of revelation knowledge. Einem anderen gibt derselbe Geist die Gabe des Wortes der Offenbarungserkenntnis. What is the word of revelation knowledge? Was ist das Wort der Offenbarungserkenntnis? It means that the Holy Spirit reveals knowledge to you that you did not know. Es bedeutet, dass der Heilige Geist dir etwas offenbart, was du nicht wusstest. I will give you a practical example. Ich gebe dir ein praktisches Beispiel. I was at a conference in a country in Europe some years ago. Vor ein paar Jahren war ich auf einer Konferenz in Europa. And while I was preaching, the Holy Spirit gave me this word of knowledge, this revelation knowledge. Und während ich predigte, gab mir der Heilige Geist dieses Wort der Offenbarungserkenntnis. He showed me that a certain woman who was in the room. Er zeigte mir eine bestimmte Frau im Raum. And he revealed that that woman to me. Und er offenbarte mir, welche Frau es war. She was, I would guess, in her mid-30s. Ich schätze, sie war Mitte 30. And the Holy Spirit revealed to me by divine revelation that when she was a three-year-old girl, she was playing with her doll in a room and she was sexually abused. Und der Heilige Geist zeigte mir durch göttliche Offenbarung, dass sie im Alter von 3 Jahren mit ihrer Puppe in ihrem Zimmer spielte und sexuell missbraucht wurde. That was revelation. Knowledge. I've never seen the woman. Das war Offenbarungserkenntnis. Ich hatte die Frau vorher nie gesehen. Now listen to me. Hör mir zu. Don't make the revelation knowledge the goal of the gift of the Holy Spirit. Mach die Offenbarungserkenntnis nicht zum Ziel der Gaben des Geistes. Why? Warum? Because the Holy Spirit never reveals anything like this to you so that you look good. Denn der Heilige Geist offenbart dir niemals etwas, damit du gut dastehst. Remember, he does everything for the good of everybody. Denk daran, er tut alles zum Nutzen aller. So in that moment I said, Lord, what do you want to do? In dem Moment sagte ich also, Herr, was willst du tun? And then he gave me a word of restoration, healing and deliverance for that woman. Dann gab er mir ein Wort der Wiederherstellung, Heilung und Befreiung für diese Frau. In that one moment, this woman was so powerfully transformed. In diesem Moment wurde die Frau so kraftvoll verändert. I saw her in another country in Spain a couple of years later. Ich traf sie ein paar Jahre später in einem anderen Land, nämlich Spanien wieder. And she still lived in that change of that moment. Und sie lebte immer noch in der Veränderung, die in diesem Moment geschah. So what happened? Was war passiert? Through the revelation knowledge, her heart was open to also receive the healing from God. Durch die Offenbarungserkenntnis war ihr Herz offen, um auch die Heilung von Gott zu empfangen. We need this gift to be manifest in us. Wir brauchen es, dass diese Gabe sich in uns manifestiert. See you guys tomorrow. Bis morgen.